Das Ritterspiel. Die Fellfreunde waren schon seit Stunden auf der Wiese vor der Einsatzzentrale und probten. Fürchte dich nicht, schöne Prinzessin. Die Hunde der Tafelrunde werden dich retten. Jeder von ihnen trug eine Ritterrüstung. Natürlich mit Helm. Und Marshall war so eifrig bei der Sache, dass er wieder einmal nicht auf seine Pfoten achtete. Aber wer rettet jetzt Marshall? Er liegt unter dem Thron. Doch da kam bereits Chase angerannt, der einen roten Umhang trug. Das ist eine Aufgabe für König Artus. Du bist frei, guter Ritter. König Artus und die Hunde der Tafelrunde wird das beste Ritterspiel, das die Abenteuerbucht je gesehen hat. Und es wird rittertastisch. Das Ritterspiel sollte auf dem Rathausplatz aufgeführt werden. Und Captain Tollpatsch baute auf einer Bühne die Kulisse auf. Eine prächtige Ritterburg. Captain Tollpatsch? Neugierig blickte Bürgermeisterin Gutherz hinter den roten Vorhang. Wie weit sind Sie mit dem Bühnenbild? Ich war sehr fleißig. Die Ritterburg ist fast fertig. Es fehlt nur noch ein Nagel. Au! Oh nein. Der Captain hatte sich mit voller Wucht auf den Daumen gehauen. Und nun brach die ganze Burg über ihm zusammen. Herr Jemine, alles in Ordnung? Ganz schönes Durcheinander hier auf der Bühne. Und ich stecke fest. Captain Tollpatsch lag unter einigen Burgteilen und konnte sich nicht rühren. Oh nein, wir brauchen die Helfer auf vier Pfoten. Bürgermeisterin Gutherz griff sofort nach ihrem Handy. Frau Bürgermeisterin. Ryder, es gibt Probleme. Das Bühnenbild ist über Captain Tollpatsch zusammengestürzt. Ah, hallo Ryder. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Bis gleich. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde flitzten zur Einsatzzentrale hinüber und liefen geradewegs in den gläsernen Fahrstuhl. Nur Marshall brauchte ein bisschen länger als die anderen. Ich komme. Er stolperte über seine Pfoten. Oh nein, nicht schon wieder. Und dabei rutschte ihm auch noch der Ritterhelm übers Gesicht. Naja, wenigstens sehe ich jetzt wieder was. Der Fahrstuhl fuhr los und die Hunde machten sich einsatzbereit. Sie schlüpften in ihre Anzüge mit den Rucksäcken, die alles enthielten, was sie vielleicht brauchen würden. Im Nu waren sie oben, wo Ryder bereits wartete. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr sofort gekommen seid, Fellfreunde. Die Ritterburg, die Captain Tollpatsch gebaut hat, ist eingestürzt. Er liegt drunter und kommt nicht raus. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Chase, wir brauchen deine Seilwinde und Haken, um die Wände wieder aufzustellen. Das wäre dann wohl ein Fall für Ritter Chase, mein Fürst. Das bedeutet, das ist... Chase' Husten wurde immer schlimmer. Ein Fall für Chase. Du wirst doch nicht etwa krank? Nein, ich hab mich nur verschluckt. Stimmte das wirklich? Rubble, dein Kran und dein Greifer werden uns helfen, die Wände wieder aufzustellen. Rubble ist der Ritter. Marshall, wir brauchen dich und dein Röntgengerät, um Captain Tollpatsch zu untersuchen, falls er verletzt ist. Ich bin bereit, Ryder. Wuff, wuff, Rettungshund. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Chase, Rubble und Marshall rutschten die große Rutsche hinunter, die sie bis zu ihren Fahrzeugen brachte. Rocky, Sky und Zuma machten sich schon einmal zu Fuß auf den Weg. Ryder sauste unterdessen an der langen Stange hinunter zu seinem Quad. Hintereinander rasten sie über die Brücke und dann die Straße entlang, die genau bis zum Rathaus führte. Hallo, Paw Patrol. Hallo. Hallo. Hallo, Captain Tollpatsch. Tut Ihnen was weh? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Chase schaltete sein Megafon ein. Captain Tollpatsch, wie geht es Ihnen? Super, aber ich steck fest. Oh, und mein Arm tut ein bisschen weh. Wir haben alles dabei, um Sie zu befreien, Captain. Rubble, nimm deinen Greifer und heb die Wände an. Rubble ist der Retter. Rubble fuhr den Greifer aus und hob die Wand der Ritterburg hoch, die direkt auf Captain Tollpatsch lag. Ja! Sehr gut. Rubble, danke, dass du mich befreit hast. Also, fast jedenfalls. Da lag nämlich noch ein Teil. Ich stecke wohl immer noch unter diesem blöden Bühnenbild fest. Hm. Chase, deine Seilwinde. Das ist ein Fall für Chase. Chase fuhr sein Polizeiauto so dicht wie möglich an die Bühne heran. Wuff, Seilwinde. Schnell nahm Ryder das Seil und hakte es an dem Burgteil fest, das noch immer über dem Captain lag. Du kannst anfangen. Die Seilwinde zog das Teil zur Seite. Und im Nu war Captain Tolpatsch wieder frei. Ja! Danke, vielen Dank, dass du mich da raus... Aber da fand sich der Captain bereits auf der Trage wieder, die Marshall ihm hingeschoben hatte. Also, Captain Tolpatsch, ich muss Sie jetzt mal untersuchen. Was? Röntgenbild. Marshall untersuchte den Captain von oben bis unten. Nicht gebrochen, nur geprellt. Ein Verband genügt. Im Nu waren der Arm und die Hand des Captains verbunden. Sie dürfen mit der Hand ein paar Tage nichts machen. Aber das wird nicht gehen. Ich muss die Ritterburg für das Ritterspiel neu aufbauen. Und zwar schnell. Keine Sorge, Captain. Die Paw Patrol hilft. Ja, die Ritterburg muss wieder aufgebaut werden. Wir wollen doch Theater spielen. Siehst du, darum bist du unser Held, Chase. Du packst die Sachen sofort an. Das ist wahr. Das ist unser Chase. Na schön, lasst uns die Burg wieder zusammensetzen, Freunde. Megafon. Also dann, meine Ritter, ihr wisst schon, was ich meine. Legt los! Genau das taten sie auch. Sie schraubten und hämmerten und waren ganz bei der Sache. Und da alle mit anpackten, dauerte es gar nicht lange, bis die Ritterburg wieder aufgebaut war. Leute? Sie strichen sie sogar noch an. Und das Ergebnis konnte sich wirklich sehen lassen. Bürgermeisterin Gutherz war jedenfalls sehr erleichtert. Oh, ich danke euch, meine tapferen Ritter, dass ihr die Burg wieder aufgebaut habt. Jetzt können wir pünktlich beginnen. Doch der Husten von Chase wurde immer schlimmer. Wirst du jetzt doch krank? Du hörst dich ganz schön heiser an. Ich übe nur für das Ritterspiel. Von wegen. Ich fürchte, dass du einen Hundeschnupfen bekommst. Marshall, kannst du ihn untersuchen? Cool. Zwei Patienten an einem Tag. Das Ergebnis der Untersuchung gefiel Chase allerdings überhaupt nicht. Oh, oh, du hast ja Fieber. Jetzt huste mal. Du bist erkältet, du hast Husten und du kannst bald nicht mehr sprechen. Du darfst nicht Theater spielen. Aber... Du brauchst Ruhe und musst viel trinken. Aber... Herrje, Mine, ohne unseren Chase, das geht doch nicht. Wir können kein Stück über König Artus aufführen ohne einen Artus. Hey, vielleicht kann einer von den anderen für Chase einspringen. Aber ich will... Das ist eine gute Idee. Marshall... Was? Ja, nur du kannst das Ritterspiel retten. Aber was? Aber... Du kennst den Text von Artus und ich weiß genau, dass dir die Krone passt. Aber ich kann nur ein Ritter spielen. Chase sagt, du hast ihm beim Textlernen geholfen. Du schaffst das, Marshall. Wir helfen dir auch. Ja, du schaffst das. Chase, es ist besser, wenn du dich jetzt ausruhst. Kathi wird sich um dich kümmern. Aber... Aber es half nichts. Ryder brachte den kranken Chase zu Kathi in den Hundesalon. Oh. Der kleine Schäferhund war fürchterlich enttäuscht. Jetzt sehe ich nicht das Ritterspiel. Nicht traurig sein. Ryder hat einen Plan. Vor der Bühne versammelten sich jetzt immer mehr Zuschauer. Und dann trat die Bürgermeisterin vor den roten Vorhang. Ich begrüße Sie zum Ritterspiel. Ryder, der in der ersten Reihe saß, schaltete sein Pawpad ein. Hallo Chase. Ryder? Wir dachten uns, dass du bestimmt gern zusehen willst. Er richtete das Pawpad auf die Bühne, wo sich jetzt der Vorhang öffnete. Ich muss nicht viel sagen. Ich präsentiere Ihnen König Artus und die Hunde der Tafelrunde. Auf dem Thron in der Mitte der Bühne saß allerdings kein König, sondern Henrietta, das Huhn der Bürgermeisterin. Es war einmal eine sehr tapfere Gruppe von Rittern. Rubble betrat die Bühne. In Ritterrüstung und mit einer kleinen Schaufel auf dem Rücken. Ich bin Ritter Grabefehl. Aber da kam schon Zuma. Ich bin Ritter Tauche tief. Zuma pustete jede Menge Seifenblasen in die Luft. Der nächste war Rocky. Ich bin Ritter Kratz mich gern. Oh ja, genau die Stelle. Der kleine Mischling kraulte sich mit seinem Greifer am Rücken. Nun kam Sky angesaust, mit ausgebreiteten kleinen Flügeln. Ich bin Ritterin, flieg durch die Luft! Nun fehlte nur noch einer. Der mächtige Anführer der Ritter war der tapferste Ritter der ganzen Welt. Aber der traute sich nicht auf die Bühne. Der tapferste Ritter der ganzen Welt! Marshall, der nun den roten Umhang trug, nahm all seinen Mut zusammen und lief auf die Bühne, Aber als er die vielen Zuschauer sah, verschwand er ganz schnell wieder hinter dem Vorhang. Besorgt flitzte Sky ihm hinterher. Marshall, was ist denn los? Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn die mich so anstarren, vergesse ich meinen Text. Das macht nichts. Dann sage ich dir vor. Okay. Also versuchte der aufgeregte Marshall es ein zweites Mal. Wie ging doch noch mal der Text? Und ich bin Artus. Und ich bin Plattfuß. Oh nein. Ich meine, ich bin Artus. Seht nur, der Thron der Prinzessin. Er ist leer. Seht nur, der Thron der Prinzessin ist ein Bär. Ich meine, er ist leer. Leer bis auf Henrietta. Doch nun griff die Bürgermeisterin ein. Der Thron der Prinzessin ist leer. Und endlich flatterte Henrietta auf den Boden. Und wer rettete nun die schöne Prinzessin? Die Prinzessin hockte ganz oben auf der Ritterburg und wurde von Katzi gespielt. Katis grauer Katze mit der weißen Schwanzspitze. Aber Artus zögerte noch. Marshall, du schaffst das! Fürchte dich nicht, Prinzessin! Artus und seine tapferen Hunde der Tafelrunde werden dich retten! Das Publikum jubelte. Bravo, Marshall! Genauso wie Kati und Chase. Bravo! Bravo! Auf der Bühne standen die Ritter Rocky und Rubble nun vor einem grauen Fels, in dessen Mitte ein großer weißer Knochen steckte. Seht den Knochen, mein Freund! Er sieht köstlich aus. Wer es schafft, ihn aus dem Stein zu ziehen, der wird König. Hörst du die Prinzessin? Fürchte dich nicht, schöne Prinzessin! Marshall stolperte über den Fels und zerrte dann mit den Zähnen an dem Knochen. Der löste sich, flog durch die Luft und prallte so stark gegen die Ritterburg, dass die Prinzessin herunterfiel. Genau in Marshalls Arme. Du bist frei, schöne Prinzessin. Damit war das Ritterspiel zu Ende. Juhu! Jedenfalls fast. Tolle Leistung, Marshall. Ihr wart alle großartig. Ich bin stolz auf euch. Doch nun wurde noch der König gekrönt. Sky ließ die goldene Krone auf Marshalls Kopf fallen. Seid gegrüßt, König Artus! Es lebe König Artus! Die Zuschauer waren begeistert. Und zwar alle. Ja, Katzi, ist nichts passiert. Marshall hat's geschafft. Au! Zurück ins Bett, tapferer Ritter Chase. Aber... Was blieb Ritter Chase übrig? Oh. Er fügte sich und bald war er wieder ganz gesund.